schmachtende Falsettstimme über zart getupften Piano-Akkorden in elektronischer Klanglandschaft. Dazu ultramoderne Beats. Glenn Gould entwickelt den zeitlos dahinschwebenden Pop-Minimalismus des Londoner Kollegen James Blake weiter zu einem ästhetischen Gesamtkunstwerk, das sich aus vielen Kunst- und Geistesquellen speist. Sein neues Album hat auch inhaltlich sowas wie ein Generalthema. Ich habe gerade viel über Mythologie gelesen, als ich die Texte geschrieben habe. Und so sind davon einige Figuren in die Zeilen eingeflossen. Also klar, das ist schon zum Thema geworden. Geboren und aufgewachsen ist Glenn Gould in London. Schon als Kind lernt er Klavier, dann spielt er am liebsten Jazz. Gil Evans, John Coltrane, dieses schwerelose Schwebende, das wird seins. Mit seiner ersten richtigen Band Golden Silvers macht er aber zunächst Glamour-Pop. Nicht lange danach veröffentlicht Glenn Gould ein Konzeptwerk über eine eigene App, die jeden Song bei jedem Abspielen variiert. Schöne Spielerei, nicht wirklich ein Debütalbum. Als solches gilt jetzt A Paradise mit so sanften wie schwermütigen Songs, die oft ohne Beats fast paradiesisch in elektronischen Betten ruhen. Die Grundstruktur seiner Songs entwickelt Glenn Gould zu Hause am Piano, bevor er sie zusammen mit seinem Co-Produzenten Lex in einem Londoner Studio über ein Jahr lang ausarbeitet. Für 4 der 10 Werke hat der zeitgenössische Klassikkomponist Nico Muhly aus den USA sehr feinfühlige Streicherarrangements beigesteuert. Ein intensives Feintuning an Stimmen und Stimmungen. Glenn Gould hat ein genaues Gespür für das Klangbild, das er haben möchte. So wie in diesem Song Evergreen. Da war erst so eine Sequenz drin mit einem Dröhnen, das ich gerne auflösen wollte, mit diesem Engelsgesang, aber auch mit Streichern. Nicht einfach, aber es ging dann in 3-4 Stunden. Akribisch arbeitet er so an seinen Songs, bis sie wie aus einem Guss dahinfließen, zeitlos, schwerelos, losgelöst aus musikalischen Genres, mit einem ganz eigenen, elegischen und eleganten Ton. Die Debütsingle Muscle zeigt dann noch eine ganz andere Seite von Glenn Gould, denn bei dem jungen Londoner gibt es einige Parallelen zum jungen Bryan Ferry. Die gleiche Tolle in den dunklen Haaren, der Glam-Sound seiner ersten Band und seine Rolle dort als galanter Frontmann, diese Sehnsucht in seiner Stimme, der Nebenjob als Model und ein Modebewusstsein, das so weit geht, dass er das britische Schlamm- und Gummistiefel-Festival Glastonbury in einem weißen Anzug besucht. Dazu ein deutlicher Bezug zur bildenden Kunst, nackte Frauen im Video und ein ästhetischer Anspruch und Ausdruck, den er und sein Regisseur zum Beispiel im Artwork zu diesem Song Muscle mit äußeren und inneren Muskeln visualisieren. Der erste Gedanke bei Muskeln ist ja dieses ästhetische und sexuelle Erscheinungsbild. Das spiegeln wir im Artwork zum Song wieder. Aber auch diesen Gedanken an den wichtigsten Muskel im Körper, dein Herz. Ans Herz gehen auch diese minimalistischen Klavierkompositionen mit ihren schönen Streicherklängen und dem feinen Falsett von Glenn Gould. Ein wie in einem Atem dahingehauchtes Album mit eingängigen Melodien, ohne Kitsch und Pathos, dafür mit Niveau und Tiefgang. Eine Sommerbrise, die in ihrer Melancholie einen Hauch vom Herbst beinhaltet.